Darf man in Anbetracht fataler Assekuranzen und abgekarteter Radarfallen und, all überall die Haarnadelkurven wie Sargnagelfacetten besappern, bekaken, begasen, behaaren, benagen, begatten, verdattern, vergattern, verschachern, verpatzen, verprassen, vermasseln, zermanschen, zerstampfen, zerstrahlen, zerfahren, zerknallen, zerkratzen. Darf man denn Ausgeartetes anbahnen? Und beim Abändern aufaddieren? Alles Aufaddierte dann aber auch noch... Abgebalgt anbauen. Und ausatmen? Und Ausgeatmetes alsobald anbeißen. Und beim Abbauen aufbahren. Alles Aufgebahrte aber... Abgebissen anbellen. Und ausbaden? Ausgebadetes geradezu anbeten. Und beim Abbeizen aufbaumeln. Alles Aufgebaumelte, aber... Abgebettelt anbetteln. Und ausbaggern. Ausgebaggertes anbieten. Und beim Abbiegen aufbauschen. Alles Aufgebauschte, aber... Abgebildet anbinden. Und ausbaldowern. Ausbaldowern. Und ausbaldowern. Ausbaldowertes anblaffen und beim Abbinden aufbeißen. Alles Aufgebissene aber abgeblasen anblasen und ausbauchen. Ausgebauchtes anblättern und beim Abblättern aufbessern. Alles Aufgebesserte aber abgebleicht anblecken und ausbeulen. Ausgebeultes anblinzeln und beim Abblitzen aufbinden. Alles Aufgebundene aber abgeblockt anbohren und ausbeuten. Ausgebeutetes anbraten und beim Abbrausen aufblähen. Alles Aufgeblähte aber abgebrochen anbrechen und ausblasen. Ausgebleichtes anbrüllen und beim Abbröckeln aufblättern. Alles Aufgeblätterte aber abgebrüht andeuten und ausbuchen. Ausgebohrtes andichten und beim Abbrummen aufblenden. Alles Aufgeblendete, aber abgebucht, andicken und ausblättern. Alles Aufgeblätterte, aber abgebrüht, andeuten und ausbohren. Alles Aufgebockte, aber abgebürstet, andonnern und ausbomben. Beim Abbrummen aufblenden. Alles Aufgeblendete, aber abgebucht, ausgebombtes Andrehen und beim Abbüßen aufbrummen. Ausgeblendetes und aber abgecheckt, andrummeln, ausbocken. Alles Aufgebürstetes Andonnern und Ausbomben aufbrauchen. Alles Aufgebrauchte, aber angedampft, aneifern und ausbüßen. Ausgebratenes Aneichen und beim Abdampfen aufbrechen. Alles Aufgebrochene, aber abgedeckt, anechnen und ausbrechen. Ausgebreitetes Anfachen, Abdampfen, Abdichten, aufbrechen. Alles Aufgebrühte, aber abgedingt, anfahren und ausbrennen. Ausgebratenes Aneignen und beim Abdanken aufbrechen. Alles Aufgebrochene, aber anerkennen und abgedeckt, anerkennen und ausbreiten. Ausgebreitetes Anfachen und beim Abdichten aufbrühen. Alles Aufgebrühte, aber abgedingt, anfahren und ausbrennen. Da starrt am Katafalk Aida ganz und gar apathisch Adams Marschflugkörper an. Zwar war da schon genug Schlamassel, als Schakal und Scharlatan Staccato, Napf und Napalm parataktisch arrangierten. Wäre dabei nicht auch noch das Faktum Halleluja außer Rand und Band geraten? An, klatsch, anklatschen. Raunzen, raunzen, anbrauen, Gift. Ausgebranntes Anfallen, anfallen, und beim Abdorren aufbrummen. Aufbrummen? Alles Aufgebrummte, aber abgedrosselt anfangen und ausbrüten. Ausgebrütetes Anfassen und beim Abdrucken aufbuckeln. Abdrucken und aufbuckeln? Alles Aufgebuckelte aber abgedunkelt anfauchen und ausbuchen. Ausgebuchtes Anfaulen und beim Abduschen aufbürden. Alles aufgewürdet, aber abgeäbt, anfechten und ausbuchtet. Ausgebuchtetes Anfeinden und beim Abernten aufdecken. Und beim Abernten aufdecken. Alles aufgedeckte, aber abgegessen, anfalzen und ausbürsten. Ausgebürstetes Anfertigen und beim Abfackeln aufdonnern. Beim Abfackeln aufdonnern. Alles aufgedonnerte, aber allen anfeuchten und ausdenken. Ausgedachtes Anfeuern und beim Abfangen aufdrängen. Abfangen und aufdrängen! Alles Aufgedrängte, aber abgefärbt anflachsen und ausdeuten. Ausgedeutetes Anflehen und beim Abfassen aufdrehen. Ja. Aufgedrehte, aber abgefault anfletschen und... Ausdörren, ach so, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. War da schon Schlamassel als Schakal und Charlatans Staccato, Napf und Napalm paratektisch arrangierten, wäre dabei nicht auch noch das Faktum... Halleluja! Außer Rand und Band geraten. Außer Rand und Band geraten! Ja, ja, doch. Ausgedörrtes Anflicken. Und beim Abfedern? Aufdringen. Fatal, fatal. Alles Aufgedrungene, aber... Auch das noch? Abgefeiert, anflunken und... Und? Ausdreschen? Ausdreschen, allemal ausdreschen. Sackgasse, Sack und Packpapier. Ausgedroschenes Packpapier. Sagenhaft. Anfordern und beim Abfeilen auf... Dröseln? Ja, so sagt man beim Abschied. Alles Aufgedröselte... Etwa abgefeilscht anfressen? Jawohl, jawohl, jawohl. Und ausdrucken, Knall auf Fall, ausdrucken. Ausgedrucktes Packpapier. Nur erst anfragen. Und die Anfragen beim Abferkeln. Aufdrucken. Radikal. Alles aufgedruckte, aber abgefertigt anfrotzeln. Und ausdünnen. Ausgedünntes Anfügen und beim Abfetzen aufdrücken. Alles Aufgedrückte aber abgefeuert anfühlen und ausdünsten. Ausgedünstetes Anfüllen und beim Abfingern auferwecken. Alles Auferweckte aber abgefischt anfuttern und auserwählen. Auserwähltes Angaffen und beim Abflachen auffächern. Alles Aufgefächerte aber abgeflaut angähnen und ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Alles aufgefüllte, aber abgeflossen angehen und ausfalten. Ausgegessenes angeben und beim Abfliegen auffällen. Alles aufgefädelte, aber abgeflossen angehen und ausfalten. Ausgefallen, alles aufgefahren, aber abgefressen angleichen und ausfasern. Ausgefasert, beim Abfrieren aufhalten. Alles aufgefaltete, aber abfrottiert, anglotzen und ausfechten. Alles aufgefangene, aber abgefüllt angreifen und auswegen. Absehen. Abdrosseln. Abdrosseln. Abduschen. Abfeuern, aufblasen, aufblicken, abfeuern, aufbohren, aufbrauchen, aufdecken, aufdrehen, aufdrücken, aufdecken, aufdrehen, aufdrücken, aufdecken, ausgefegtes Angrinsen und beim Abfüttern aufflammen. Alles aufgefallen, aber abgegolten, und beim Abgeben aufflammen. alles aufgeflammte, aber abgerollten Anhängen und Ausfliegen. Abgießen, auffordern. Alles aufgeflammte, anhauen und ausflocken. Ausgeflocktes Anhäufen. Und bei der Abgießen, anhängen und ausflocken. Alles aufgeflosste, aber abgeglitscht, anheben und ausforschen. Acht Achtel. Aufknöpfen. Blenden. Ausblenden. Ausblenden. Ausblenden. Auffrischen. Aufbohren. Ausbohren. Aufheizen. Aber dann und wann was Warmes. Was Wackeliges, was Walziges, was Waghalsiges, was Wahnwitziges, was Wanderrattiges, was Walkürliches. Ausgefranstes, aufgefressenes, aufgefrischtes, aufgegabeltes, ausgeglichenes, aufgegliedertes, aufgegossenes, und ausgegliedertes, aufgegabenes, und ausgraben. Zwitschern und aufpumpen. Ausgegrabenes Ankohlen und beim Abholzen aufgreifen. Alles Aufgegriffene, etwa abgehorcht, ankotzen und ausgrenzen. Ausgrenzen und Analplagiator. Analplagiator ausgrenzen? Ausgegrenztes Ankreiden und beim Abhören aufhacken. Alles aufgehackte, etwa abgeirrt, ankurbeln und aushacken. Aushacken? Unser Labialparasiten. Labialparasiten. Aushacken? Ausgehacktes. Anlächeln und beim Abjagen aufhacken. Alles Aufgehackte, etwa abgekämpft, anlachen und aushalten. Aushalten? Unseren Rabattkrakeler. Rabattkrakeler. Aushalten? Ausgehaltenes. Anlasten und beim Abkanzeln aufhalsen. Alles Aufgehalste, etwa abgekackt, anlecken und aushandeln. Aushandeln? Unsere Tarantelvakanz. Tarantelvakanz. Aushandeln? Ausgehandeltes Anlehnen und beim Abkapseln aufhängen. Alles Aufgehängte, etwa abgekackt, anleiern und aushändigen. Aushändigen? Unsere Napalmbanane. Napalmbanane. Aushändigen? Ausgehändigtes Anleimen und beim Abkarten aufhäufen. Alles Aufgehäufte, etwa abkassiert, anleinen und aushängen. Aushängen? Unsere Satansattrappe. Satansattrappe. Aushängen? Ausgehängtes Anleiten und beim Abkauen aufheitern. Alles Aufgehaltete, etwa abgekauft, anlärmen und aushauchen. Aushauchen? Unseren Finalcharakter. Finalcharakter. Aushauchen? Lachte denn auch da noch wer, als Hand in Hand mit Parmesan der Satansbraten Aftershave abrupt die schwarze Pagina mit Brachialgewalt als Sparpaket verspachtelte? 18 Achtel. 18 Achtel. Ausgehauptes Anliefern, ausgehauptes Anliefern, ausgehauptes Anliefern, aufgeheiztes, aber alles. Abgekippt, anlocken, abgekippt, ausgeben, oder hacktes. Ausgehobenes Anmachen, ausgehobenes und beim Abklappern aufhören, beim Abklappern aufhören, beim Abklappern aufhören. Abgeklärt abgeklärt ausheck, klatscht es oder schrappt es. Beim Abklatschen abklatschen Ja, ja, der Anmotzer, aber der Abknaller. Ja, ja, der Ausholzer. Ja, ja. Der aber der Abknapser. Aber der Abknapser. Ja, ja. Der Aushorcher. Ja, ja. Aber der Abknicker. Ja, ja, der Anöder. Aber der Abknöpfer. Ja, ja. Ja, ja, der Aushuster. Aber der Abkocher. Ja, ja, der Aufklärer. Der Aushuster. Aber der Ausixer. Aber der Abkocher. Ja, ja. Der Aufklärer, aber der Ausixer. Ja, ja. Ja, ja, der Anmutzer, aber der Abknaller. Ja, ja, der Ausholzer, aber der Abknapser. Ja, der Ausorcher, aber der Abknapser. Ja, ja, der Anöder, aber der Abknapser. Ja, ja, der Aushuster, aber der Abkocher. Ja, ja, der Aufklärer, aber der Ausixer. Ja, ja. Dalli, dalli, dalli. Ausgeixtes Anpeilen und... Beim Abkratzen, abkratzen, aufklauben. Das wär's also allemal. Alles aufgeklaubte... Ganz und gar abgekühlt. Anpfeifen und ausjäten. Jawohl, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ausgejätetes, akkurat... Anpflanzen? Anpflanzen? Und beim Abkupfern, anmutig aufklinken. Alles aufgeklinkt, aber abgekuppelt. Anflaumen! Sagen auf, sagen auskalkulieren. Ja. Auskalkulieren. Auskalkuliertes etwa... Anpflocken und... Abkürzen, abkürzen, abkürzen. Was denn? Harakiri glatt aufklopfen. Alles aufgeklopft, aber abgeküsst, anpicken und auskämmen. eine aparte Skandalvariante. Ausgekämmtes Anpinseln. Und beim Abladen dann aufknabbern. Alles aufgeknabberte, aber. Abgelagert. Kannst du doch anpissen. Praxisnah. Und auskämpfen. Havanna. Ausgekämpftes Waschwasser. Ausgekämpftes Krawattenasyl. Anpöbeln und beim Ablassen? Aufknacken. Haarspalterei, blanke Haarspalterei. Da kann man alles aufgeknackte auch gleich ablatschend anprangen und auskauen. Wie Angora, wie Angola, wie Ankara. Ausgekautes Anpressen und beim Ablaufen... Aufknöpfen. Haarnadelscharf. Alles Aufgeknöpfte kaum abgelebt anprobieren und auskegeln. Aber was dann? Mit dem Ausgekegelten? Etwa anpumpen? Und beim Ablecken? Aufknoten. Quasi aufknoten. Ah, alles Aufgeknotete aufknoten. Kannst du was, hast du was? Abgelegt auf einem Fadenkreuz anpusten und... auskehren. Das Bagatellchen. Ratziputz. Ausgekehrtes Anquasseln und beim Ablehnen aufknüpfen. Ohne Amputationstrara. Alles aufgeknüpfte, abgeleiert, anquatschen. Und auskernen. Ausgekehrt ist auch noch anreißen. Und beim Ableisten als Animationsfraktal aufkochen. Und alles Aufgekochte, aber... Abgelenkt bist du wie ein Zapfhahn im Stahlbad. Zum Anrauchen und Auskippen. Ausgekipptes Anrauen und beim Ablesen auf, beim Ablesen auf. Alles Aufgekorkte, ausgeklammertes Anrechnen und beim Ablesen auf, beim Ablesen auf. Alles aufgeklammert und ausklappen, ausklappen, aber abgelöst, anreichern, aufkreuzen, alles aufgeklammert. Kreuzen, alles auf, alles auf, aber abreihen und ausklicken, ausklicken. Ausgeklicktes Anreizen. Oder anreizen? Oder anreizen? Und beim Abmachen? Aufkriegen. Also aufkriegen. Oder aufkriegen? Alles Aufgekriegte, aber alles, alles aber, alles, aber alles abgemagert anrempeln. Anrempeln und ausklinken. Ganz und gar ausklinken. Also auch ausgeklinktes anrichten. Oder abmähen. Oder aufkündigen. Alles. Geradezu alles. Allemal alles. Absolut alles. Aufgekündigte, aber abgemahnt anriechen. Ja, ja. Anriechen. Oder ausklopfen? Was? Ausklopfen? Ah ja. Außerdem ausklopfen. Ausklopfen. Also ausgeklopftes Anritzen. Anritzen? Klar doch. Anritzen und abmalen. Und aufladen. Alles. Absolut alles aufladen. Und dann alles Aufgeladene, aber... abgemeiert anrotzen. Jawohl. Anrotzen und ausknipsen. Na also. Achtzig Achtel. ausgeknipstes Ausgeknipstes Ansaugen und beim Abmurksen auflisten. Alles aufgelistete, aber abgenabelt ansäuseln und ausgenabelt ansäuseln. Ausgekürztes Anschaffen und beim Abnennen auflockern. Alles aufgelockerte, aber abgenommen anschalten und ausgekratztes Anschauen und beim Abnibbeln auflösen. Alles aufgelöste, aber abgenutzt anscheißen und auskugeln. Ausgekugeltes Anschieben und beim Abordnen auflutschen. Alles aufgelutschte, aber abgepackt anschielen und auskühlen. Abschneiden. Aufjucken. Abkauen. Abheulen. Abfressen. Ausgekühltes Anschießen und beim Abpausen aufmachen. Alles aufgemachte, aber abgepellt anschieben. Ausgekuppeltes Anschieben und beim Abpfeifen aufmachen. Alles aufgemalte, aber abgepflückt anschieben und auskühlen. Ausgeriebenes Anschlagen und beim Abplagen aufmeißeln. Alles aufgemeißelte, aber abgeplatzt anschleifen und auslachen. Ausgelachtes Anschleppen und beim Abprotzen aufmischen. Alles aufgemischte, aber abgepumpt anschließen und auslachen. Ausgeladenes Anschmieren. Falsch, Lachsack, taub, war, kam, ganz, zart, Bauch, Balz, Knall, Gas, Samt, nach, Hall, dran. Aufmöbeln. Alles aufgemöbelt, aber abgequält, anschmutzen und aufmöbeln. Ausgelassenes Anschnallen und beim Abquetschen aufmöbeln. Alles aufgemöbelt, aber abgerackert, anschnauzen und auslassen. Ausgelassenes Anschneiden und abrasieren. Aufmöbeln. Alles aufgemöbelt, aber abgerossen, anschmoren und auslassen. Anschneiden und beim Abrasieren aufmontern. Alles abgeräumt, anschnorren und auslaschen. Hast blank, lag, blau, bart, wachs, hanter, wach, ganz, anstand, bald, ganz, blach. Aha, lauter Ausgelatschtes. Ausgelatschtes, na und? Na, anschrauben. Und beim Abrauschen aufnähen. Alles aufgenähte, aber? Abgerechnet anschreiben. Und auslaugen. Auch ein ausgelaugtes Affenherz? Anschreien. Und beim Abregnen? Lachsalven aufnötigen. Alles aufgenötigte, aber? Abgerieben anschuldigen. Der Sachverstand. Und ausleben. Ausleben? Als ob da nichts wäre? Ach, ausleben, als ob da was wäre. Als dann ausgelebtes Anschwärzen. Und beim Abreisen? Aufopfern. Was? Aufopfern? Ja, aufopfern, mit Ach und Krach aufopfern. Alles Aufgeopferte? Aber abgerissen? Anschweißen. Und auslecken. Ausgelecktes ließe sich langhalsig anschwindeln. Und beim Abrichten? Glatt wieder aufpäppeln. Aufpäppeln? Alles Aufgepäppelte wieder aufpäppeln. Aber doch abgeriegelt, ohne Ansehen des Pappkameraden. Allerdings. Und von Anfang an. Ausleeren. Radikal ausleeren. Mal barg Noahs Arche jahrelang alle Animositaten. Kato, Kakadu, Kanapé, Lachsalve, Haarspalter, Simulator, Katzenauge, Casanova, Platzpatrone, Sybarit, Cevapcici. Doch eines Nachts barst Noahs Arche auswachsen. Auswachsen. Auswalzen. Ausgeforschtes Anheften und beim Abgraben aufpeitschen. Alles aufgepeitschte, aber abgeronnen Anhängen und Ausleiern. Ausgeleiertes Ansetzen und beim Abrollen auffrischen. Alles aufgefrischte, aber abgegrenzt Anhusten und Ausleiern. Ausgeliehenes Ansingen und beim Abrücken aufpicken. Alles aufgefüllte, aber abgehalften Ankeuchen und Ausgießen. Austupfen, ausüben, ausufern, ausverkaufen, auswachsen, auswählen, auswalzen, ausschönen, ausreichen, ausspucken, ausschlachten, ausrasieren, ausrasieren, ausrasieren, ausrasten, ausrauben, ausräuchern, ausraufen, ausräumen. Ausgelesenes Anspitzen und beim Abrunden aufpolieren. Alles aufgeleerte, aber abgehärmt anschlammern und ausleuchten. Ausgeleuchtetes Ansprechen und beim Abhusten aufprägen. Alles aufgeprägte, aber abgerutscht anspringen und auslöffeln. Ausrechnen. Ausgelöschtes Anspitzen und beim Absäbeln aufpulvern. Alles aufgepulverte, aber abgesagt anstacheln und auslosen. Ausgelöstes Anstacheln und beim Absägen aufpuppeln. Alles aufgepulverte, aber abgesagt anstacheln und auslösen. Ausgelöstes Anstechen und beim Absatteln aufputschen. Alles aufgeputschte, aber abgesoffen anstecken und ausloten. Ausgelöstes Anstechen und beim Absaufen aufputschen. Alles aufgeputschte, aber abgeschaut anstecken und auslöten. Ausgelöstes Anstechen und beim Absaufen aufpuppeln. Alles aufgeputschte, aber abgeschaut anstecken und auslöten. 88 Achtel. 88 Achtel. Mal barg Noahs Arche jahrelang alle Animositäten, Kato, Kakadu, Kanapé, Lachsalve, Haarspalter, Simultator, Katzenauge, Casanova, Platzpatrone, Sybarit, Cevapcici, doch eines Nachts barst Noahs Arche knall auf allen mit Spatz und Katze, Axt und Abglanz, Ack und Zahne, Lack und Zack. Ausbomben, ausboten, ausbreiten, ausbrennen, ausbrüten, ausbuchen, ausbusten, ausbürsten, ausdenken, ausstreuten, ausstreuten, ausspucken, Aufgeraute, aber abgeschält ankuppeln und auslutschen. Ausgelutschtes Planquadrat. Ausgelutschtes Planquadrat. Ausgelutschtes Planquadrat. Anstoßen. Mit dem Hasenglied. Mit dem Hasenglied. Mit dem Hurra-Lied. Beim Abschalten. Hurra-Lied. Beim Abschalten. Aufräumen und abschalten. Alles aufgeräumt, was dann geschnattert. Was dann geknattert. Was dann geknattert. Abgeschnatter. Aber. Mit dem ausgelutschten Planquadrat. Geschattet. Anstreber aus dem ausgelutschten Planquadrat. Aus meinem Herzen. Was aus meinem? Also, ja. Ach, so, ja. Abpausen. Abschließen. Abschließen. Aufschluchzen. Aufschlüsseln. Aufschmeißen. Aufschnappen. Lachte denn auch da noch wer als Hand in Hand mit Parmesan der Satansbraten? Aftershave abrupt, die schwarze Pagina mit Brachialgewalt. Als Sparpaket verspachtelte. Was war das denn? Was war denn das? Was Hahn wählen und auspfeifen. Hahn zahlen und ausplaudern. Hahn zeigen und ausplündern. Hahn zielen und ausprobern. Anzünden und auspressen. Anzweifeln und auspumpen. Ausblöd, auspumpen, auspressen, auspumpen. Was war denn das? Ah, Astralspagat samt Transplantat samt Duplikat samt Surrogat, samt Präparat, samt Automat, samt Bleisoldat, samt Fleischsalat, samt Inkarnat, samt Unikat. Ausgemerztes Antreiben, ausgemistertes Annulten, ausgepfiffenes Anwinseln, ausgeplaudertes Anzapfen. Ausgeplündertes Anzetteln, ausgepobertes Anzischen, ausgepresstes, aufgerissene, abgeschossen, alles aufgereizte, abgeschirmt, alles aufgerufene, abgeschmiert, alles aufgerundete, abgeschmirgelt, alles aufgerüttelte, abgeschnappt, alles aufgerüttelte, sogen, abgeschnürt, alles aufgeschart, abgeschöpft. Was war das denn? Was war denn das? Astralspagat samt Transplantat, samt Duplikat, samt Surrogat, samt Präparat, samt Automat, samt Bleisoldat, samt Fleischsalat, samt Inkarnat, samt Unikat. Beim Abschmettern aufrufen, beim Abschminken aufrunden, beim Abschnallen aufrütteln, beim Abschnippeln aufsaugen. Abschlucken, aufschaden. Ausscheißen! Ausscheißen! Anzwitschern und auspunkten. Anzwitschern und auspunkten. Anzwitschern und auspunkten. Ausgepumptes Anzwinkern und beim Abschütteln aufstechen. und beim Abschotten aufschütteln, aber alles aufgesäufert anzwitschern, alles Aufgestochene aber abgeseift anzwitschern und auspunkten.